Radio Berg am Vormittag. Ich bin Nina Tenhaff, einen schönen Montag. Ich zeig ihm mal eben, was der Kai sich freiwillig antut und wofür er auch noch Geld ausgibt. Kai, du Lappen, auf den Boden, gib mir 10 Liegestütze, noch 3, noch 2, noch 1 und jetzt rauf auf die Beine, los, los, los, Kai, hoch die Knie bis zur Brust und wieder runter, 50 Sit-Ups und dann der Sprint, hopp, hopp, hopp, gib Gas, Junge. Ich meine, der Sprint zum Telefon dürfte für Kai ja jetzt ein leichtes gewesen sein. Bei dem Drill 175 Euro hat Kai für ein Bootcamp ausgegeben. Und die Rechnung übernehmen wir, wenn er sich bis 10 Uhr gemeldet hat. Um 21:15 schalten wir rüber ins Rechnungszentrum und finden das raus. Und so lange? Los, los, los, schicken Sie uns Ihre Rechnung. Auf geht's, und zwar jetzt. Gehen Sie an Ihren Computer, ab auf die Homepage und schicken Sie uns Ihre Rechnung sofort. Radioberg.de. Scheint ja irgendwie zu wirken. Spielmusik! Und jetzt ist der Mix für Ihr Büro. Empire of the Sun. We are the people. Robin Schulz featuring Francesco Yates. Sugar. Das ist der beste Mix. Radio Berg. God. father was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Das Beste von heute. Radio Berg. Der beste Mix. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want. Now that I escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White clefs in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgy and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witches' brew if you do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me. me. Frontin' chicken, give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slow. You're not refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my poop from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Nobody. Gonna find. Sommer 1996. Ich habe das Album rauf und runter gehört. Ich glaube, nach 5 Wochen war die CD schon so verkratzt, dass mein Ghetto-Blaster die nicht mal mehr erkannt hat. Aber ich habe die Fugees geliebt und liebe sie immer noch. Ready or not. Wir spielen ihnen die schönsten Kult-Hits für einen entspannten Start in die neue Woche. 9:45 am Montag. Ich bin Nina Tenhaff. Radio Berg. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch. Egal. Egal für was. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass der Morgen für Kai nicht ganz so entspannt war. Der geht nämlich in ein Bootcamp. Wäre für mich ja die Hölle, mich da anschreien zu lassen und Sport zu machen. Und der Spaß kostet auch noch Geld, 175 Euro. Aber das bezahlen wir, wenn Kai jetzt am Telefon ist. Stefan Magenfeld im Rechnungszentrum. Ich hoffe, du hast gute Nachrichten für uns und für Kai. Ich habe gute Nachrichten für Kai. Kai? Hallo. Wir zahlen Ihre Rechnung. Ja, ich freue mich. Danke! Großartig! Was macht man denn in so einem Bootcamp? Das klingt ja brachial. Ja, das ist zweimal die Woche, eine Stunde lang draußen im Freien und dort geht eine Stunde lang Zirkeltraining. Also es sind insgesamt 3 Runden in dieser einen Stunde. Eine Runde besteht aus 7 verschiedenen Übungen, angefangen von Liegestützen, Kniebeugen, Burpees ist so ein Trend, den man da macht und jede Übung eine Minute lang durchpowern. Wie viele Liegestütze kriegen Sie hin? Danach sage ich Ihnen, wie viel ich hinkriege. In der Minute, wenn ich da 10 hinbekomme, dann bin ich sehr glücklich. Ich habe am Wochenende Liegestütze ausprobiert, weil im Augenblick reden ja alle von diesem Freeletics reden im Augenblick. Genau, das ist sowas Ähnliches, ja. Richtig. Und ja. Ich habe am Wochenende habe ich mich auf den Boden gelegt und habe dann gesagt, okay, komm, das schaffst du jetzt, das schaffst du jetzt. Junge, das schaffst du jetzt. Ja. Wissen Sie, wie viel ich am Ende geschafft habe? Eine halbe. Eine halbe? Ich kam runter und nicht mehr hoch. Das war's dann bei mir. Kai, bei Ihnen ist das nicht so. Und das ist auch gut so. Und wir bezahlen natürlich auch gerne für Ihre Fitness. Das Geld bekommen Sie zurück. 175 Euro für Sie. Ja, geil. Danke, danke, danke, danke. Ich freue mich so riesig. Der Zahltag. Haben Sie gehört, ne? Der Kai hat sich gemeldet. Machen Sie es genauso. Schicken Sie uns vorher Ihre Rechnung. Und dann läuft das hier. Vor allem noch länger als geplant. Wir verlängern den Zahltag. Also schicken Sie uns alles, was Sie haben, über unsere Homepage. Der Zahltag. Zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch, egal für was. Radio Berg. Der beste Mix. Hey there, stranger. So scared of standing out. Hey there, stranger. Hiding in the crowd. Much love to give. Maybe you don't know it still, but you got colors I can understand. Everyone's a stranger in this world. Everyone's a stranger in this world. Radio Berg. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other and mirrors and father. Wenn wir Urlaubserinnerungen drucken, bestimmen wir, wann der Spaß aufhört. Nicht unser Drucker. HP Instant Ink, der innovative Tintenlieferservice von HP. Tinte automatisch bestellt, nach Hause geliefert. Ab 2,99 für 50 Seiten im Monat. Jetzt Drucker kaufen. Zum Beispiel ein Modell der HP Envy Druckerserie. Bis zum 29. Februar registrieren und 2 Monate gratis testen. Infos unter hp.com/instantink. Anpfiff für die Werkself. Bayer 04 gegen Sporting Lissabon in der UEFA Europa League. Donnerstag, 25. Februar, 19 Uhr. Spitzenfußball hautnah in der Bayer Arena. Jetzt Tickets sichern auf bayer04.de. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus und müssen sich um nichts kümmern. Nordhaus, individuell geplant, errichtet an nur einem Tag. Alles aus einer Hand. Erleben Sie es auf nordhaus.de. Nordhaus, Ihr zuverlässiger Partner aus der Region. Radio Berg. want you. Es ist 10.30 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio Berg Nachrichten. Mit Daniel Timmers, guten Tag. Nach den fremdenfeindlichen Vorfällen vor einem Flüchtlingsheim in Klausnitz und dem Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft in Bautzen wird über Konsequenzen diskutiert. Die sächsische Polizei steht in der Kritik, ebenso Innenminister Ulbich. Auch dem Bautzener Bürgermeister wird Verharmlosung vorgeworfen. USA und Russland wollen sich verstärkt um eine Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien bemühen. Dort hatte es gestern heftige Bombenanschläge auf religiöse Minderheiten gegeben. US-Außenminister Kerry sagte, er geht davon aus, dass US-Präsident Obama mit Kreml-Chef Putin in den kommenden Tagen über die Feuerpause sprechen wird. Und jetzt das Wichtigste fürs Bergische. Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge ohne Eltern bei uns im Bergischen wächst. Das Oberbergische Kreisjugendamt betreut 64 dieser Flüchtlinge. In Kürten-Burscheid und Odenthal sind es inzwischen 58 junge Flüchtlinge. In Gladbach leben 107. Nicole Schmitz hat die weiteren Details für Radio Berg. In Jugendhilfeeinrichtungen, Flüchtlingsunterkünften oder in Pflegefamilien sind die Jugendlichen untergebracht. Es fehlen aber an allen Ecken und Enden geeignete Räumlichkeiten, heißt es zum Beispiel vom Rheinisch-Bergischen Jugendamt. Auch Pflegefamilien werden gesucht. Zusätzlich braucht es dringend pädagogisches Fachpersonal, weil viele der Jugendlichen traumatisiert sind. Eine Herausforderung ist auch die schulische und berufliche Integration. Die Jugendlichen haben ganz unterschiedliche Bildungsstände und kulturelle Hintergründe, heißt es zum Beispiel aus Gummersbach. Mehr Manpower für die Bergisch-Gladbacher Feuerwehr. 19 neue Feuerwehrfrauen und Männer haben die Grundausbildungslehrgänge erfolgreich absolviert. Die Feuerwehr Bergisch-Gladbach freut sich über diesen großen Zuwachs, insbesondere aus der Jugendfeuerwehr. Viele Regionen sind nämlich oft durch große Zuwachsprobleme bei der Feuerwehr geplagt. Bergisch-Gladbach hat eine der größten freiwilligen Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften in ganz NRW. Der oberbergische Landtagsabgeordnete Peter Biesenbach aus Hückeswagen führt heute den Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags an. Der kümmert sich heute um die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. Mit einem Besuch des Bahnhofs und der Domplatte will sich der Ausschuss einen Überblick verschaffen und so die Vorkommnisse vor Ort bewerten. Außerdem sollen nun alle bisher eingegangenen Strafanzeigen ausgewertet werden und zahlreiche Zeugen gehört werden. Und das waren die Nachrichten mit Daniel Timmers. Das Radiobergwetter bleibt heute grau und nass. Rösrath bei maximal 10 Grad, Bergneustadt bei maximal 8. Dazu gibt's kräftigen Wind. Morgen ein Tacken mehr Sonne, aber es wird auch ein paar Grad kälter. Der Radiobergverkehr. Nur wir melden die Staus und Blitzer fürs Bergische. Die Autobahnen sind frei, aber es gibt einen Blitzer in Lindlar-Hartegasse und einen Blitzer in Overath-Immekeppel in der 30-Zone, einen in Bergisch Gladbach-Hebborn und einen in Lindlar-Frielingshof in Höhe des Hotels Mount Hanushof. Vielen Dank an Friedhelm, Maren, Anna und Diana, die die Blitzer gemeldet haben. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Das Achtelfinale in der Champions League. Jetzt geht es um alles. Wer ist Europas Nummer 1? 92. Minute. Wir sind ganz nah an den Mannschaften. Es bleibt also spannend im Achtelfinale der UEFA Champions League. Champions League Kompakt, präsentiert vom neuen Nissan Pulsar Champion. Alle Tore, alle Emotionen, nur bei uns. Radio Berg. Reach to the world, see said rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd. Featuring Dakota, Fast Car. You are a fast car. Too fast enough, you can fly away. You're gonna make a decision. Leave tonight, I'll let die this way. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Berg. You are a fast car. I wanna take it to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Leave tonight, I'll die this way. half of the bottle is the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. Said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working in the market as a Chicago. I don't think things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. Say fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way. Gehört den Song, ne? Ja, auf jeden Fall. Und zwar bei Tracy Chapman. Laura, was würden wir ohne dich nur machen? Fast Car, neu abgemischt vom englischen Produzenten Jonas Blue featuring Dakota. Wir spielen Ihnen die besten aktuellen Hits. 10:45 am Montagvormittag. Ich bin Nina Tenhaff. Radio Berg. Star Update. Bei den Bildern muss ich sagen, ich schäme mich und ich bin wütend. In Bautzen ist in der Nacht zu Sonntag eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Flammen aufgegangen. Davor standen betrunkene Schaulustige und haben gejubelt. Unfassbar. Finn, nicht nur wir, sondern auch die Band Silbermond, die kommen ja aus Bautzen und haben sich nach dem Vorfall jetzt zu Wort gemeldet, Laura Pöss. Ja, sie haben auf ihrer Facebook-Seite gepostet, dass sie wirklich auch traurig und total wütend sind, in den Medien solche Dinge über ihre Heimatstadt und diese ganzen Schaulustigen dort zu lesen. Mittwoch und Donnerstag, da spielt die Band 2 Konzerte in Bautzen. Ja, und Steffi hat geschrieben: Wir wissen, dass in dieser Stadt viele Menschen leben, die nicht vor diesem brennenden Haus gestanden und Müll von sich gegeben haben. Wir müssen wach bleiben, wir müssen die Augen offen halten und dürfen solche Menschen mit ihrer Gesinnung keinen Platz geben. Also das ist definitiv eine deutliche Haltung. Rihanna hat vor einer Woche ja noch ihren Grammy-Auftritt abgesagt wegen schwerer Bronchitis. Und die ersten Daten ihrer Tour sind auch nach hinten verschoben worden. Aber ihren 28. Geburtstag am Samstag hat sie ganz ordentlich gefeiert, ne? Ja, sehr ordentlich. Es gibt ein Video, da hat sie ein schönes Glas Rotwein in der Hand und tanzt für eine Freundin, die das Video macht. Und die ruft immer, ey Rihanna, dreh dich für mich. Baby, what you do? Spend for me, yes, daddy. Ja, und die Rihanna dreht sich, mit Hinternwackeln inklusive. Am Mittwochabend, da soll sie ja bei den Brit Awards auftreten in London. Und ja, fit genug wäre sie wohl, wenn man dieses Video sieht. Und wir haben noch ein Geburtstagskind. James Blunt wird 42 Jahre alt. Er ist ja der schon so alt? Krass. Nina, findest du, er sieht nicht so alt aus? Nein, sieht er auch nicht. Hast du völlig recht. Und er ist der totale Motorradfan. Das macht natürlich auch noch ein bisschen jünger. Wir hoffen, er hat heute eine schöne Geburtstagstour mit viel Sonnenschein. Na, obwohl, ich meine, er lebt ja in England, ne? Ja, okay. Ja, wir wünschen trotzdem Sonne und Happy Birthday. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Star Update. Ich kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Und das ist alles. zwei Sekunden, Ewigkeit, unsichtbar, ich stopp die Zeit, kann in Sekunden fliegen lernen, weiß wie's sein kann, nie zu sterben, die Welt durch deine Augen sehen, Augen zu und durch Wände gehen, das ist alles nur in meinem Kopf, und das ist alles nur. Sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi. Wer jetzt bei Rewe mit der Payback-Karte einkauft, bekommt mit etwas Glück seinen Einkauf gratis. Wir zahlen jeden 100. Einkauf über 20 Euro in Payback-Punkten zurück. Jetzt bis zum 27.02. Mehr Infos unter rewe.de. Rewe, dein Markt. Chef, warum stehen denn da zwei neue Fords auf dem Hof? Tja, die haben sich im Vorstellungsgespräch durchgesetzt. Die perfekten Mitarbeiter für Ihr Business. Bei den Ford-Gewerbewochen gibt's jetzt ausgewählte Ford-Pkw sowie Ford-Transit-Modelle mit 0% effektivem Jahreszins. Ein Angebot der Ford-Bank für Gewerbetreibende bei allen teilnehmenden Ford-Partnern. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch, egal für was. Ja, wunderbar, super, dankeschön. Oh mein Gott, ich glaub das nicht. Schicken Sie uns Ihre Rechnung, entweder per Mail oder über unsere Homepage. Und verpassen Sie auf gar keinen Fall, wenn wir Ihre Rechnung ziehen. Yay, super, vielen Dank. Juhu, yeah. Denn nur wenn Sie das hören, haben Sie eine Chance zu gewinnen. Reicht eure Rechnung ein, versucht es einfach, ich drücke euch die Daumen. Der Zahltag. Viel Glück. Ausgewählte Ford Pkw mit 0% effektivem Jahreszins. Ein Angebot der Ford Bank für Gewerbetreibende und zusätzlich 1000 Euro Gewerbebonus bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Kennst du das? Uni, Date, Freunde, Party, das Leben genießen halt. Und genau jetzt hast du auch noch Hunger. Und dann? Schnell zu McDonald's. Neu, die McDonald's Basics. 10 Produkte schon ab 1 Euro. Zum Beispiel Hamburger, Apfeltasche, McSunday oder Kaffee Small für je 1 Euro. Das sind meine Basics. Ich liebe es. McDonald's. Unverbindliche Preisempfehlung. Warum fahren wir eigentlich Geländewagen, wenn die höchste Steigung in der Stadt die Bordsteinkante ist? Und warum haben wir Jacken für bis zu minus 40 Grad, wenn es hier gerade mal friert? Weil nichts mehr entspannt, als bereit zu sein für alles, was kommt. Steigen Sie ein ins Netz bis 400 Mbit pro Sekunde. Unity Media. Okay, Handy. Wo bekomme ich Urlaub mit bis zu 60% Preisvorteil? Ich will Kühe. Hä? Ichwillkühe.de. Das Reiseportal für Deutschland und Österreich. Ob aufs Land oder in die Metropole. Familienurlaub oder Wellness zu zweit. Coole Reisen mit bis zu 60% Preisvorteil bucht man jetzt auf ichwillkühe.de. Auch im Business für alles bereit sein. Sichern Sie sich Highspeed-Internet und steigen Sie ein ins Netz bis 400 Mbit pro Sekunde. unitymediabusiness.de. Kulthits und das Beste von heute. Radio Berg. Der beste Mix. the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your paws, so we might get dirty. DJ